interesse diretto alle condizioni storiche, letterarie e umanistiche attraverso una serie di postille e di annotazioni che di proprio pugno quest'uomo andava segnando nei codici che leggeva. Perciò questo pomeriggio, ospitato in Grazie. questa biblioteca comunale che custodisce in buona parte i codici inderbacchiani, è distribuito su queste due relazioni, la prima appunto del professor Sternad e la seconda invece del nostro amico professor Velban, che verrà fatta però ambulatoriamente. Cioè la proposta è che noi, dopo aver ascoltato la prima relazione del professor Sternad, ci alziamo e ci spostiamo nell'altra sala per prendere visione dei codici stessi e per avere visione diretta, anche il controllo di quanto il professor Velber ci viene dicendo, per poi dare spazio alla discussione, cioè ritrovarci in un terzo momento. Di nuovo a dar luogo alla discussione in questa sala. Ich danke Monsignore Professor Rotscher sehr herzlich für diese freundlichen Worte der Einführung und möchte nur vorher bemerken, ich habe eine Liste ausgeben lassen, die fotokopiert die wichtigsten Namen, die ich Ihnen hier nennen werde, bringt. Dann möchte ich jetzt durchgeben einige Fotokopien aus einer Handschrift aus dem Besitz Hinderbachs. Sie sehen am Rand Marginalien, die zum größten Teil von seiner Hand sind. Bitte lassen Sie sie durchgehen und dann wieder zu mir zurück. Danke. Und nun zum Text. Id circo multum sanctitate tue debet natio germanica, quae tuis institutis et exemplis ad veterem illum romane facundie decorum et humanitatis studia est revocata, et in dies magis magisque ad agitur, ac recipit incrementa. Die deutsche Nation verdankt dir, heiliger Vater, viel, da du sie durch Lehre und Beispiel zu jenem alten Glanz der lateinischen Beredsamkeit und zu den humanistischen Studien hingeführt hast, in denen sie von Tag zu Tag zunehmen und wachsen wird. Der Mann, der Ende März 1459 zu Siena diese Worte an den wenige Monate zuvor zum Papst gewählten Enea Silvio Piccolomini richtete, da dies nicht nur als Sprecher der kaiserlichen Obedienzgesandtschaft, sondern auch als Bekannter aus früheren Tagen des Präzeptor Nationis Germanice. Schon einleitend hatte er an die noch aus der Zeit gemeinsamer Tätigkeit am Hof und in der Kanzlei des Kaisers Friedrich III. Herrührende Verbundenheit erinnert, die ihren krönenden Höhepunkt gelegentlich der Obedienzgesandtschaft beider vor Calixt III., den unmittelbaren Vorgänger Pius II., erreichte, wo aber dem wortgewaltigen Sienesen das Wort zugefallen war. Um es gleich vorwegzunehmen, Johannes Hinderbach, der jetzt in einer geradezu überschwänglichen Weise der Verdienste des Papstes um die Wiedererweckung des antiken Bildungsgutes gedachte, war gewiss kein Humanist im Sinne der aus dem Universitätsmilieu genommenen Wortprägung Humanista für den berufsmäßigen Lehrer der Studia Humanitatis. Jedoch war auch er von jenem neuen Bildungsideal des Renaissance-Humanismus durchdrungen, der auf den von Cicero entlehnten Begriff der Studia Humanitatis fußte, zu denen ja bekanntlich Grammatik, Rhetorik, Poetik ebenso gehörten wie Geschichte und Moralphilosophie, wie wir während der Tagung schon öfters gehört haben. Der Endzweck bestand aber nach der bekannten Definition von Leonardo Bruni, den Menschen zu vervollkommnen und ihn zu zieren. In echter Humanistenart vergleicht daher Hinderbach in seiner Ansprache Pius II. Nicht allein mit Cicero oder mit Seneca, mit Vergil, vor allem aber mit dem Pius Aeneas des Vergils, also dem Urtyp des frommen Mannes der heidnischen Pietät, der dem vielbelesenen Papst gewiss weitaus geläufiger war als der neunte Nachfolger Petri als Bischof von Rom, dessen Namen er als Papst führte. Dann erinnerte er auch an die Freundschaft, Pius II. Zu den bedeutendsten Männern seines Jahrhunderts im Kardinalskollegium, etwa zu den Kardinälen Albergati, Cesarini, Domenico Capranica, die den Lebensweg des einst vom Reichsoberhaupt in einer einzigartigen Zeremonie mit dem Dichterlorbeer gekrönten nunmehrigen Pontifex bestimmten. Der gewaltige Einfluss zeige sich überall in Deutschland, führte er aus, an allen Schulen und Studienanstalten, da er gerade für dieses Land, was die Verbreitung der lateinischen Stilistik und Rhetorik angehe, eine ähnliche Rolle übernommen hatte, wie sie dem griechischen Humanisten Chrysolora bei der Weitergabe seiner Muttersprache in Italien zugekommen war. Johannes Hinderbach wusste sicher, dass er damit übertrieb. Denn er selbst hatte an einer damals noch zur Gänze vom spätscholastisch-nominalistischen Geist erfüllten deutschen Hohen Schule studiert. 1436 erlangte er an der Wiener Universität das artistische Baccalaureat. Ein Jahr später fand seine Determinatio in Artibus statt. Und wieder ein Jahr danach sehen wir ihn unter den Dozenten dieser Fakultät, wobei er über den sogenannten Gräzismus des Eberhard von Bedünn zu lesen hatte. Von 1438 war er aber als Magister Artium an die juridische Fakultät übergetreten, der er dann bis 1441 angehörte. Auch er repräsentiert somit jenen gerade im 15. Jahrhundert immer häufiger zu findenden Typ, der das artistische Magisterium nur deshalb anstrebte, um in höhere Fakultäten, wie es die juridische eben war, aufsteigen zu können und dann im praktischen Leben Karriere zu machen. In einer Zeit großer Aufstiegsmöglichkeiten, gerade im Fürsten- und Staatsdienst, hatte das akademische Lehramt, wie wir sehen, merkbar an Anziehungskraft verloren. Dies zeigte sich selbst bei einem Mann, der mütterlicherseits mit dem berühmten Reorganisator der Wiener Universität, mit Heinrich Heimbuche von Langenstein, Sie finden den Namen auf dem Zettel, verwandt war, dazu auch eine von Hinderbachs Hand herrührende Glosse, die in einem der Manuskripte, die Sie dann einsehen können, zur Schau gestellt ist. Dort heißt es, Magister Heinricus de Hassia, hic fuit ex genere meo materno, ut ab avia mea, qui erat sororis eius filia, de Villa Langenstein, nobile patre quamquam admodum paupere genitus. Aber nicht nur zur Familie der Langenstein, der außer dem bekannten Theologen und Kirchenpolitiker noch zwei weitere Universitätslehrer, Wiener Universitätslehrer, angehörten, Paul und Andreas, bestanden familiäre Bande, sondern auch der als Doktor der Medizin von Heinrich Heimbuche selbst aus Paris nach Wien geholte Hermann Lelle von Treiser war ein Onkel Hinderbachs. Als Dies Nativitatis Mei nennt Johannes selbst den 14. August 1418, wo er in Rauschenberg, einem kleinen Flecken unweit von Kassel in Hessen, das damals noch den Grafen von Ziegenhain unterstand, als Sohn des Gabinus, des Dorfschöffen Johann Scheib, geboren wurde. Johann Scheib war mit Inrael Hinderbach vermählt. Den Vater verlor er bereits als Zehnjähriger, am 8. August 1428. Aber seine Mutter, die erst 1456 starb, diese konnte noch einen Teil seines Aufstieges im kaiserlichen Hofdienst miterleben. Von ungleich größerer Bedeutung für den Bildungsgang des jungen und strebsamen Hessen aber wurde ein anderer Avunculus, ein anderer Oheim, der höchstwahrscheinlich ein Bruder der Mutter war. Es ist dies Dietmar Hinderbach. Zusammen mit seinem Bruder Konrad, der reich befreundet 1445 das Zeitliche segnete, war Dietmar schon am Beginn des 15. Jahrhunderts als Student der Rheinischen Nation an der Wiener Universität immatrikuliert worden, hatte 1423 dort den Grad eines Baccalaureus und drei Jahre später den eines Doktors der Medizin erworben. Als begabter Universitätslehrer brachte er es binnen Kurzem zu einem solchen Ansehen, dass er weit über die Grenzen der Donaustadt bekannt war. Dreimal stand er daher der Wiener Alma Mater als Rektor vor, 1434, 1440, 1441. Und er bewährte sich auch in kaiserlichen Diensten, wie ein für ihn ausgestellter Familianbrief von 1443 zeigt. Dieser Familianbrief, den wir ebenfalls sehen werden, verlieh ihm das Recht der Wappenführung. Und dieses Wappen, das Sie, die wenigen, die mit Monsignore Roger bereits im Diözesanmuseum waren, schon gesehen haben, dieses Wappen, das auch hier in zwei Kodizes vorgestellt wird, wurde Johannes Hinderbach von Kaiser Friedrich III. 1459 als Zeichen des Dankes für die Verdienste verliehen, die er sich in Officio Protonotariatus ac Secretaria Cancellarie Nostre Ducalis de Rarum et Principatum Nostrorum Patrimonialitum erworben hatte. Das Original der Urkunde ist hier in einer Fotokopie schaugestellt. Kurz vor seinem 1453 in Wien erfolgten Ableben vermachte Dietmar Hinderbach seinen ansehnlichen Hausbesitz in Wien, der zum Teil auch auf Hermann Lelle von Treiser zurückging, seinen drei Neffen. Es ist dies unser Johannes, ein Heinrich, genannt Heutze, und ein Konrad. Diese waren alle in Wien heimisch geworden und brachten es durch die fördernde Unterstützung des Oheims rasch zu Ansehen und zu Geltung. Unter dem ersten Rektorat des Onkels bezog Johannes Hinderbach im Wintersemester 1434 auf 35 als Angehöriger der Natio Rhenanica die Wiener Universität, der er dann, wie wir hörten, schon durch 7 Jahre angehören sollte. Denn erst 1441 verließ er diese, um an der berühmten Juristenhochschule von Padua seine Studien fortzuführen. Gerade dort lehrten ja Kapazitäten von Weltruf, kirchliches und weltliches Recht. Hier ist er erstmals am 24. März 1442 nachweisbar. Durch einen geradezu seltenen Glücksfall haben sich jene Vorlesungshefte erhalten, in denen Hinderbach das damals Gehörte niederschrieb. Sie befinden sich im Besitz der Bibliotheca Comunale von Trento, wohin sie aus der einstigen fürstbischöflichen Bibliothek gekommen sind, als diese säkularisiert. Als seine Lehrer begegnen die angesehenen Juristen und Kanonisten Angelo und Paolo de Castro, Jacopo de Zochis, Leonardo de Paziolis und last but not least der als Juris Utriusque Monarca weithin bekannte Antonio Rosselli. Neben dessen Repetitiones in Jure Canonico, Traktaten de Matrimonio, de Iuniis, de Legitimazione, de Successionibus ab Intestato, De Judiciis et Tormentis muss hier aber vor allem einer großen Staatsschrift gedacht werden, die unter dem Titel De Monarchia sollte Potestati Imperatoris et Papel bekannt geworden ist. Und von ihr dürfte Hinderbach auch ein Exemplar besessen haben. Ich konnte hier einen Kodex ausfindig machen, der vielleicht mit ihm in Zusammenhang steht, obwohl sich darin keine Marginalien, wie Sie bei den anderen Kodizes sehen werden, aus der Hand Hinderbachs finden. Nur am Rande darf in diesem Zusammenhang noch erinnert werden, dass auch der junge Enea Silvio Piccolomini diesen, wie er ihn nennt, Clarissimus Juris Utriusque Doctor Aretinus Domus Antique Reuzelorum gehört und seine Ausführungen de Matrimonio mitgeschrieben hatte, als dieser 1427 in Siena Vorlesungen hielt. Erst 10 Jahre nach seinem Paduaner Studienabschnitt, am 14. Januar 1452, empfing er hier in Padua in Anwesenheit des Rex in Imperatorum Promovendus, also des auf seinen Romzug, seinen Kaiserzug befindlichen Friedrich III. Und zahlreicher hochgestellter Persönlichkeiten geistlichen wie weltlichen Standes, darunter auch eines Herzogs von Schlesien, den Doktorgrad in Decretis. Zuvor hatte er vor dem im Palast des Bischofs versammelten Professorenkollegium die Prüfung erfolgreich abgelegt, so dass er nunmehr aus den Händen seines einstigen Lehrers, des bereits zitierten Rosselli, Nomine suo et superscriptorum compromitorum suorum, in der Kathedrale der Stadt die äußeren Zeichen seiner neuen Würde in Empfang nehmen konnte. Gewiss hatte Hinderbach diese Auszeichnung durch ein langjähriges, ich glaube, man kann auch sagen, ein intensives Rechtsstudium, zunächst in Wien, dann aber vor allem in Padua, verdient. Denn er gehörte keineswegs zu jenen Leuten, von denen Enea Silvio behaupten konnte, multos silicet doctores, Caesar in Italia promovit, quibus aurum pro scientia fuit. Wenn das Reichsoberhaupt bei seiner feierlichen Promotion persönlich zugegen war, dann dürfen wir darin aber ein Zeichen der Wertschätzung erblicken, die Friedrich III. Seinem damals bereits mehrfach erprobten Gesandten und Kanzleisekretär zuteil werden ließ. Wir wissen bislang nicht, wie lange Johannes Hinderbachs Aufenthalt in Padua gedauert hat. Doch finden wir ihn 1448 auf 49 zusammen mit einem Verwandten, es ist dies Hartung Molitor, Hartung Müller von Kappel, der den Zeitgenossen als Vir Doctus et Perpininius galt, als königlichen Beauftragten in Mailand. Dort sollten beide, die aus dem erbenlosen Tod des letzten Visconti verwaisten Reichsrechte wahrnehmen, doch blieb dieser Gesandtschaft der Erfolg ebenso versagt wie einer früheren und einer späteren, obgleich beiden Gesandtschaften bedeutendere und politisch erfahrene Männer wie etwa der Kanzler Schlick oder Enea Silvio selbst angehört hatten. Dass man einen jungen und eben aus Padua vom Rechtsstudium heimgekehrten Mann, der noch über keinerlei diplomatische Praxis verfügte, mit einer derart delikaten Mission betraute. Das muss wohl auf den Einfluss Angehöriger, hochgestellter Angehöriger zurückgehen. Wir dürfen vermuten, dass Dietmar Hinderbach und Hartung Kappel dafür verantwortlich waren. Denn diese hessische Clique dürfte den begabten Nepoten geschickt und mit steigendem Erfolg am Königshof lanciert haben. Nicht ist aber dafür Enea Silvio verantwortlich, wie eine ältere Forschung, ich zitiere hier Josef Ritter von Aschbach oder Karl Grossmann, anzunehmen gemeint hat. Diese ältere Forschung stellt uns eben den Sienesen als eifrigen Gönner, als Förderer Hinderbachs vor und gibt sogar der Vermutung Raum, dieser Hinderbach wäre durch Eneas Einfluss in die Kanzlei des Kaisers aufgenommen worden. Dieser Kanzlei gehörte er dann durch mehr als 15 Jahre an. Hier dürfte vielmehr Georg Voigts Urteil weit mehr zutreffen, der Hinderbach treffend zu den Geschäftsfreunden des Eneas zählt und das freundschaftliche Verhältnis zwischen beiden erst dann einsetzen lässt, als Hinderbach selbst schon emporgestiegen war und Enea von ihm irgendetwas zu erwarten hatte. Dass dieser selbst nicht viel anders dachte, zeigt doch das reichlich kühle Verhalten, das er nach seiner Papstwahl 1458 an den Tag legte und dadurch die hochgespannten Erwartungen und Hoffnungen des Hinderbachs auf viele Würden, vor allem auf die Kardinalswürde, enttäuschte. Deshalb können wir das kaum unterdrückte Gefühl der Bitterkeit verstehen, mit der er in einer Randklosse einer hier leider nicht zur Schau gestellten Handschrift sein Verhältnis zu Pius umreißt und dabei ziemlich frei und offen über den Papst klagt. Über den Papst, der ihm parum gratus et beneficus gegenübergestanden hätte. Und gerade hätte er, meint Hinderbach, zu einem gegenteiligen Verhalten Anlass gehabt, denn sine mea opera et labore ex caesaris jus sone ac intercessione hätte Enea Silvio, der einst von Calixt, nicht den Kardinalshut so schnell empfangen. Das ist die Meinung Hinderbachs. Tatsächlich scheint der weltgewandte Piccolomini den gelehrten Juristen, aber solange er selbst am Kaiserhof weilte und seiner Dienstleistungen bedurfte, zu seinem humanistisch gesinnten Freundeskreis gezählt zu haben. Zu diesen gehörten damals der Protonotar und Kanzleivorstand Ulrich Riederer, ferner der Kanzleisekretär und spätere Bischof von Gurk, Ulrich Sonnenberger, vor allem aber der Bayer Johannes Tröster aus Amberg, den man gerne den ersten eigentlichen Schüler des Silvio nennt. Johannes Hinderbach war gewiss mit dem neuen Geistesgut, mit der neuen Geistesrechnung in Padua vertraut geworden. Er lieh dem Piccolomini daher gerne seine Hilfe, wo dieser seiner bedurfte, sei es nun in Privatangelegenheiten, sei es aber auch im dienstlichen Bereich. Und so wissen wir zum Beispiel, dass er für den der deutschen Sprache durchaus nicht kundigen, die volkssprachlichen Texte ins Lateinische übertrug und dadurch diese erst dem Autor der Historia Australis zugänglich machte. Lotzky hat daher mit gutem Grund vermutet, dass Hinderbach auch die österreichische Landeschronik, die Chronik des Leopold Steinreuther, die missverständlich als Chronik von den 95 Herrschaften ausgewiesen wurde, interpretiert habe. Über diese Chronik hegten sowohl Hinderbach als auch Enea Silvio eine höchst abfällige Meinung. Doch muss daran gedacht werden, dass es damals auch lateinische Kurzfassungen von Steinreuthers Chronik gab, die ebenfalls zur Verfügung gestanden haben könnten. Hinderbachs Freundschaft mit den Piccolomini lässt sich wohl mit der Rückkehr von der Gesandtschaft aus Mailand ansetzen. Denn im Februar 1450 lobte ihn dieser in seinem Erziehungstraktat dem jungen König Ladislaus gegenüber als einen Vir Doctus. Ein hier erwähntes pädagogisches Werk des Hinderbach scheint indes verloren zu sein. Wir haben, so ich zumindest und Herr Welber, hat bisher keine Spur gefunden. Daher sah Kaiser Friedrich in Johannes Hinderbach auch den geeigneten Fortführer der großen Geschichtsschreibung des Enea Silvio, der Historia Australis, doch in ihrer heutigen Form ist diese Fortsetzung Fragment geblieben. Und wir wissen auch gar nicht, wie sie wirklich ausgesehen haben könnte, da keine zeitgenössische Handschrift auf uns gekommen ist. Von zwei Teilen, die Adam Kollar 1762 dem Drucker vorlegte, beginnt der erste mit den Ereignissen des Jahres 1460, während die Chronik des Enea Silvio mit dem Tod Ladislaus 1457 aufhört. Dazwischen klafft eben eine Lücke von 3 Jahren. Diese Lücke wird ausgefüllt mit einem gleichfalls von Hinderbach stammenden Bericht in Briefform an Pius II., der über Gamaret Frohnauers Fehde mit dem Kaiser handelt. Im zweiten Teil aber, der den Einzug des Kaisers in die Wiener Hofburg am 25. August 1462 wiedergibt, wird eine zusammenhängende Darstellung für die Monate August bis Dezember 1462 geboten, in denen so wichtige Ereignisse wie die Belagerung des Kaisers in der Wiener Burg fallen. Aus biografischen Notizen wissen wir, dass gerade für Hinderbach diese Monate eine Zeit harter Bedrängnis und Not waren, zumal er sich vor den Aufrührern in der Stadt verborgen halten musste. Er war nämlich außerhalb der Burg geblieben. Und bei dieser Belagerung ging ein Großteil seiner literarischen Schriften, seiner Bibliothek, abgesehen von seinen Wertgegenständen und seiner persönlichen Habe, verloren. Deshalb sind auch unsere Kenntnisse über sein literarisches Oeuvre mehr als mangelhaft. Denn abgesehen von dem eben zitierten Hauptwerk, also dieser Continuatio, das man in seiner heutigen Form jedoch mehr als ein Konzept oder eine Materialsammlung nennen könnte, kennen wir lediglich Carmina, Briefe und dann zahlreiche philologische, grammatische, historische und theologische Randglossen. Diese zeigen, dass der Rerum Vetustarum Studiosus, wie sich Hinderbach einmal selbst nennt, viel studiert hat und viel glossiert hat. Hierzu muss auch die sogenannte Chronologia Fredericii Imperatoris Tertii et Sue, das ist Hinderbachie Familie, genannt werden. Diese gilt für die Jahre 1432 bis 1470 und ist heute nur mehr in einer späten Kopie vorhanden. Es ist dies eine Aneinanderreihung von Daten und Nachrichten, die aber kaum Anspruch auf sonderliche Beachtung erheben kann. Ich zitiere dazu den Biografen Hinderbachs Hoffmann von Wellenhof, der sagt, im günstigsten Fall handelt es sich hier um eine inhaltlich recht arme Selbstbiografie, deren Formlosigkeit durch das System kalendarischer Aufzeichnungen bedingt worden ist. Dem kaiserlichen Hofbibliothekar Gentilotti von Engelsbrunn verdanken wir jedoch die Mitteilung einiger persönlicher Notizen aus dieser Handschrift über Hinderbach und seine Familie. Diese Notizen wurden in der Italia Sacra des Ugelli 1720 aufgenommen. Man hat Hinderbach den Historiker unter den Wiener Humanisten genannt. Doch mehr als ein gelehrter und fleißiger Quellenzubereiter mit humanistischen Ansätzen und Tendenzen scheint er tatsächlich nicht gewesen zu sein. Seine Historia Iustem Expeditionis Belli, gemeint ist Friedrich III., würde daher keinen Vergleich mit der blendenden Stilistik und der hohen Darstellungskunst des Meisters aushalten, den er sich zum Vorbild genommen hatte, eben mit Enea Silvio. Wenn sich Hinderbach in seiner Einleitung dazu gelegentlich beim Leser für sein Ingenium rude et obtusum entschuldigt, so dürfte dies doch weit mehr als eine Floskel sein, mehr als eine Form jenes uralten, rhetorisch stets wirksamen, literarischen Topos der affektierten Bescheidenheit und der persönlichen Unzulänglichkeit, womit man geschickt auch die Auftragstopik verknüpfte. Gegenüber der einfachen, klaren und fast immer prägnanten Sprache, dem offenen, angenehm lesbaren Stil des Piccolomini, der mit Absicht kurze Sätze baute, gegenüber diesen fällt der gewundene, schwerfällige Stil des Epigonen mit einer bewusst gesteigerten Vorliebe für langatmige Perioden und verwickelte Ineinanderschachtelungen auf. Fast meint man darin, den gotischen Menschen, ich zitiere unter Anführungszeichen, zu erkennen, bei denen der Humanismus nur in seiner erlernbaren Komponente, wie es Lotzke einmal formuliert hat, Fuß fassen konnte. Denn wenn auch Johannes Hinderbach stets bemüht war, sein großes Vorbild nachzuahmen, fast sklavisch zu imitieren, wobei er gelegentlich eingestand, dessen geradezu göttlicher Stil, diesen könne er nicht einmal imitieren, so fehlten ihm dazu doch dessen geistige Höhe, Wendigkeit und Überlegenheit. Mit dieser Überlegenheit, mit welcher Enea Silvio stets die Situation des Augenblickes einzufangen wusste und worin gerade die starke, oftmals verblüffende Wirkung liegt. Es zeigt sich auch hier, dass es eben nicht ausreichte, Vorbilder und Vorlagen, vor allem die antiken Klassiker, zu studieren, sie zu kommentieren und zu imitieren. Eneas Vorwurf an den Autor der Landeschronik, an Leopold Steinreuther, dieser habe nicht einmal gewusst, wie man schwindeln müsste, finxit nesciens fingere, gilt in anderer Form auch für den Historiker unter den Wiener Freunden des Piccolomini. Ich glaube, dass Grossmann recht behalten wird, wenn er meint, das Rezept allein hat nicht getan. Was fehlt, ist die geistige Höhe, die Überlegenheit. Damit sind wir jedoch den Ereignissen weit vorausgeeilt. Und was uns fehlt, ist ein abschließender Blick auf das Curriculum vitae Hinderbachs. Bald nach seiner Rückkehr aus Mailand und der Aufnahme in die kaiserliche Kanzlei erhielt er die erste reich dotierte Pfarrpfründe in Mödling in Niederösterreich. Hier feierte er am 6. September 1450 seine Primizmesse. Eine für die damalige Zeit recht ungewöhnliche Sache. Denn in einer Zeit der großen Möglichkeiten im Fürstendienst kam es nur selten vor, dass Angehörige der Kanzleien, die sogenannten Clerks, mehr als die niederen Weihen, mehr als den Subdiakon oder den Diakon empfingen, selbst dann nicht, wenn ihnen Fürstengunst ein Bistum bescherte und die päpstliche Bestätigung einzuholen war. Geschickt und mit großem Eifer kumulierten sie dafür Pfründe um Pfründe und ließen sich von diesen Pfründen nur die Erträgnisse ausbezahlen, während schlecht entlohnte, kaum gebildete Vikare, die man im deutschen Raum die Leutpriester nennt, nur notdürftig nach dem Rechten schauten. Hinderbach selbst, der seine Mödlinger Pfarrei durch volle 17 Jahre bis zur Bestellung zum Bischof von Trient innegehabt hatte, wie er selbst notiert hat, vermied es, derartige Beispiele zu wiederholen. Wenngleich er später noch über andere Pfründen, es sind bis auch Kanonikate, so in Passau, Regensburg und in Trient verfügen konnte, so befanden sich darunter doch keine weiteren Benefizien mit der Verpflichtung zur Seelsorge. Und dies verdient, so glaube ich, beachtet zu werden. 2 Jahre nachdem er in Passau ein Kanonikat erhalten hatte, verlieh ihm päpstliche Gunst, wahrscheinlich für seine gelegentlich der kaiserlichen Obedienzgesandtschaft von 1455 geleisteten Dienste, eine Domherrnstelle und die kurz zuvor neu errichtete Propstei in Trento. Um diese musste der Providierte aber noch längere Zeit mit dem Ex-Abt von San Lorenzo wegen der Vereinigung dessen Klosters mit der Kirchenfreunde prozessieren. Da man Hinderbach am Hof Friedrichs III. Wegen profunder Geschäftskenntnis, juridischen Fachwissen und vorzüglicher Beredsamkeit hochschätzte, bediente man sich seiner auch gerne zu diplomatischen Missionen. So spielte er im Jahre 1451 eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Romfahrt Kaiser Friedrichs III. Dass er dann an ihr selbst auch beteiligt war, versteht sich beinahe von selbst. Wir hörten ja bereits, dass er gelegentlich dieser Romfahrt von Friedrich III. In Anwesenheit Friedrichs III. Zum Doktor in Decretis promoviert wurde. Wir wollen hier nur anfügen, dass er sowohl an der Vermählung mit der portugiesischen Königstochter Eleonore als auch am festlichen Krönungsakt in der römischen Peterskirche teilnahm. Er war somit Augenzeuge der letzten Kaiserkrönung auf dem Boden der ewigen Stadt. Auch beim Aufenthalt des jungen Kaiserpaars bei König Alfons V. von Neapel-Aragon finden wir Hinderbach wieder. Dann aber trennte er sich vom Kaiser, um im Gefolge von Eleonora an den Feierlichkeiten teilzunehmen, die Anfang Mai 1452 in der Michaelsbasilika auf dem Monte Gargano stattgefunden hatten. Von hier scheint er die Kaiserin dann nach Österreich geleitet zu haben. Bei ihr ist er fortan als Sekretär und Vertrauter zu finden. So sicherte er sich auch deren Unterstützung, als im August 1464 durch den Tod des Kardinals Nikolaus von Kues das Bistum Brixen, Bressanone, vakant geworden war. Denn tatsächlich empfahl die Kaiserin ihren Vertrauten, der eben an der Kurie weilte, für diese Würde. Doch nachdem der päpstliche Versuch, den Kardinal Francesco Gonzaga von Mantua mit diesem Bischofssitz zu providieren, gescheitert war, musste auch er, auch Hinderbach, dem Kandidaten des Kapitels, dem Domherrn Golzer, Platz machen, hinter dem der Einfluss des Tiroler Landesfürsten Erzherzog Sigmund stand. Gewissermaßen, um seine Ansprüche auf eine ehebaldigste Standeserhöhung nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ließ Hinderbach im Vorwort zum Erziehungstraktat des Aeneas Silvio Piccolomini, den er auf Wunsch der Kaiserin, wie er selbst angibt, im Hause des Neffen Pius II., des um die deutsche Nation sehr verdienten Kardinal Francesco Todeschini abschreiben hatte lassen, eine diesbezügliche Bemerkung einfließen. Wir kennen zwei Kopien davon, ein prächtig ausgestattetes Widmungsexemplar, eben das der Kaiserin überreichte, das sich heute in Wien befindet, und eine andere Kopie, die in einem Sammelband eingebunden ist, die wir hier sehen werden. Also die Kopie, die er in seiner Bibliothek gehabt hat. Und tatsächlich verwendete sich die Kaiserin nochmals bei Papst Paul II., als im August 1465, also ein Jahr später, zu Matrei am Brenner der Bischof Georg Hack von Trient gestorben war und aus der am 30. dieses Monats vorgenommenen Kapitelswahl Hinderbach mit Stimmenmehrheit hervorgegangen war. Trotzdem der Papst mit allen Mitteln neuerdings versuchte, diesen Bischofssitz dem Kardinal Gonzaga gleichsam als Entschädigung für das entgangene Brixen zuzuwenden, vermochten schließlich die nunmehr vereinten Bemühungen von Kaiser und Kaiserin, zu denen endlich auch der Tiroler Landesfürst seine Unterstützung lieh, die Respektierung der Kapitelsentscheidung für Rom zu bewirken. Am 12. Mai 1466 ließ Paul II. Daher die Provisionsbullen für Hinderbach als Bischof von Trient ausstellen. Dieser säumte auch keinen Augenblick, um seiner Fürsprecherin den tief empfundenen Dank auszusprechen, die ihm post dot tantas gratulationes et moras die ersehnte Bestätigung verschafft hatte. Am 20. Juli 1466 ließ er sich in Santi Dodici Apostoli zu Rom durch den Bischof von Brescia und päpstlichen Generalvikar Domenico de Domenici die Bischofsweihe erteilen. Auch hier ist daran zu erinnern, dass Domenici sehr enge Bande mit dem Kaiser, mit der deutschen Nation unterhielt. Die kaiserliche Belehnung mit dem Fürstbistum von Trient, also dem Prinzipat, erhielt er erst im Februar 1469, gelegentlich des zweiten Romzugs des Kaisers zu Venedig. Damals wurde aber vom Papst die Verordnung erwirkt, dass fortan zwei Drittel der Trienter Kanoniker Deutsche sein sollen und nur ein Drittel Italiener. Damit war gleichsam für die nächsten Jahrhunderte die Bischofswürde einem Deutschsprechenden sozusagen reserviert. Nur kurz soll noch darauf hingewiesen werden, dass nach einer 1469 erfolgten diplomatischen Mission an die Kurie Hinderbach am 24. Juli 1471 im Namen des abwesenden Reichsoberhauptes den großen Christentag zu Regensburg eröffnete. Dort hielt er eine längere deutsche Ansprache, die später um des allgemeinen Verständnisses willens auch von ihm in Latein wiederholt wurde. Ihren Inhalt hat uns der Bischof von Teramo, Giovan Antonio Campana, überliefert. Der Eindruck dieser Ansprache war indes kein besonders großer. Wenn wir einen Bericht des Agenten des Basler Hochstiftes Glauben schenken wollen, der die kaum hörbare Stimme des Sprechers rügt. Ich habe Ihnen das Zitat auf den Text geschrieben. Der Tridentinus ist ein kleines Mannli und hat gleich eine Stimme als die Glock zu Olten. Die tönt als ein alter Kessel. Man darf daraus schließen, dass Hinderbach alt und hinfällig geworden war. Damit ist aber auch sein Lebenstraum zusammengebrochen, denn der Kaiser ließ ihm ziemlich deutlich wissen, dass alle diesbezüglichen Bemühungen um das Kardinalat, von dem er immer noch träumte, ihm im Höchsten befremden und der Bischof endlich davon Abstand nehmen soll. Noch einmal traf Johannes Hinderbach mit dem Reichsoberhaupt auf einem Reichstag zusammen, 1474 in Augsburg, wo er jedoch nicht mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten ist. Den Lebensabend hoffte der Kirchenfürst, von kleineren Reisen durch seine Diözese abgesehen, in Trento zu verbringen, in einer Diözese, für deren Wohlstand er durch gute Verwaltung, durch ein reiches Mäzenat gesorgt hatte. Er verschönerte, wie wir wissen, Castel Buon Consiglio, als auch Schloss Stenico, das er neu ausmalen ließ. Darüber hinaus legte er den Grundstein zum neuen fürstbischöflichen Schloss in Trento, das dann später seine Nachfolger Bernhard von Klees und die Matruz ausbauten. Unter allen Bauten ragt jedoch die im Grunde in gotischen Formen, aber mit der Weite der Renaissance geplante Peterskirche in Trento, die einige von Ihnen mit Monsignore Roger jetzt sehen konnten, am meisten hervor. Durch die Ansiedlung verschiedener religiöser Orden, durch die Berufung tüchtiger, pastoral geschulter Kanzlerredner und durch die Begünstigung des Buchdruckes, seit 1475 setzt der Buchdruck in Trento häufiger ein, trug er viel zur Hebung des geistig-religiösen Lebens im Trentino bei. Die humanistischen Bestrebungen seiner Jugend- und Manneszeit wieder aufnehmend, trat er nunmehr als Bischof auch mit führenden Persönlichkeiten am Humanistenhof des Erzherzogs Sigmund von Tirol in Innsbruck in Verbindung. Hier darf nur an Abt Kaspar Augsburger von Georgenberg erinnert werden. Wir wissen darüber hinaus auch von zahlreichen Widmungsschriften, die dem gelehrten Bischof dediziert wurden. Eine Auswahl werden Sie in der Mostra de Codice sehen. Über diese Widmungsschriften und über seine Büchersammlung selbst, sowie über die Wiederauffüllung der zu Beginn des 15. Jahrhunderts von Herzog Friedrich IV. Von Österreich-Tirol spolierten bischöflichen Bibliothek, wird dann das nachfolgende Referat von Kollegen Welber ausführlicher handeln. Daher mag ein kurzer Hinweis noch auf Hinderbachs bedeutsame Tat für die Musikgeschichte angebracht sein. Gleich seinem Vorgänger im Bischofsamt ließ er durch die beiden Schreiber, durch Bundschurcher und Johannes Wieser, die weltberühmten 6 Trienter Musikalienhandschriften anlegen. Diese stellen sich mit ihren 1585 geistlichen und weltlichen Kompositionen als eine der wichtigsten Quellen für die polyphone Musik des Quattrocento vor. Das umfangreiche Repertoire umfasst die Hauptwerke der damaligen burgundischen, deutschen, englischen, niederländischen und italienischen Musik. Und sie braucht Vergleiche mit ähnlich gelagerten Sammlungen nicht zu scheuen. Von schwierigen Verhandlungen mit der Republik Venedig zurückkehrend, erlitt Johannes Hinderbach am 21. September 1486, den Jahrestag seiner Besitznahme vom Fürstbistum, auf dem Weg vom Wigelsdom zu Castel Buon Consiglio einen Schlaganfall, an dessen Folgen er noch am selben Tag gestorben ist. Der Leichnam wurde wenige Tage später vor dem Dorotheenaltar in seiner Domkirche beigesetzt und heute erinnert noch ein herrlich gearbeitetes Marmormonument, von dem leider nur mehr der Deckel mit der Figur des Bischofs erhalten ist, an seine Grablege im Inneren der Virgilsbasilika. Wir wissen, dass 1618 seine sterblichen Überreste nach der Krypta von Santa Masenza, womit man die Krypta der Domkirche meint, übertragen wurden. Mit Versen für dieses Grabmal seien diese Ausführungen beschlossen, die kurz an einen Trientner Bischof erinnern sollten, der wie kaum ein anderer mit dem Humanismus des Quattrocento in Berührung gekommen ist, ohne selbst ein aktiver Humanist zu sein. Hoc jacet in tumulo in der Bacchius ille Johannes, qui princeps huius presul et urbis erat. Caesar afcnus consulto juris alumnus pace sua leta per domo it populas. Opita restaurans per pulcris menibus ornat, et divi templum candidit ipse petri. In quo damnatis judiis Simonis ossa, sancta locat meritis nun colit astra bonis. Ich danke. Credo di poter stazione di voi tutti per questo profilo così succoso, così ricco e così preciso di una personalità che mi pare risulta molto bene da questa delineatura. Non era una personalità di primo piano sul piano mondiale, ma è ciononostante una personalità di estremo interesse proprio perché partecipe di molti aspetti della vita di quel tempo. Non mi riesce molto facile dare un riassunto, sarò estremamente breve nel riferire per quanto è necessario, riassumendo un po' quanto è detto. Il discorso, come abbiamo sentito, è in massima parte biografico, però, e tende ad una ricostruzione essenziale e significativa dei vari momenti formativi di questa personalità. Per questo l'insistenza posta sulle sue derivazioni sia parentali, con i connessi molteplici con personalità del mondo ecclesiastico, teologico e del sapere dell'ambiente germanico di allora, non soltanto per i riferimenti e i contatti con Heinrich von Langenstein, ma anche con altri parenti molto significativi nell'ambiente dell'Università di Vienna. Poi la sua carriera spirituale, diremmo che dopo un primo passo di formazione col baccalaureato di arti, lo vede per un lungo periodo alunno della facoltà di diritto nell'ambiente padovano, alunno diligente e assiduo fino al dottorato ottenuto in occasione della prima discesa di Federico III in Italia e riconosciuto come coronamento di un'attività di studio che rendeva già insigne. A questo segue un'attività diplomatica che lo vede impiegato in varie legazioni per incarico dell'imperatore, in particolare nella legazione milanese, legazioni e interventi però ai quali un successo di primissimo ordine non fu mai concesso, e in questa occasione è stata molto opportuna la puntualizzazione circa i veri rapporti con Enea Silvio Piccolomini, che non sono stati quella origine totale di ogni sua ulteriore carriera e di ogni sua fortuna che talvolta i biografi precedenti gli hanno attribuito, ma che stanno piuttosto sul piano di una amicizia umanistica di interesse di studio. Ecco, poi è stata presentata ulteriormente la serie dei suoi vari interventi fino a esporre come determinate ambizioni, cardinalato e carriera di primissimo rango, lì rimasero precluse per diversi motivi, anche perché l'appoggio stesso dell'imperatore è venuto a mancare in questo senso. E così notiamo il ripiegare graduale verso una attività che in un primo momento assume benefici, prebende ecclesiastiche, secondo lo stile di allora, più come premio e compenso di determinate fatiche spese per i potenti, per l'imperatore soprattutto, ma che lentamente poi lo fissa alla sede di Trento, forse non l'ambizione maggiore che lì aveva, ma che un po' alla volta diventa, anche per il successo negato su altri fronti, il suo luogo principale di azione. Ho trovato molto interessante il profilo spirituale di questa persona, con i suoi interessi poliedrici, che non lo definiscono come un umanista vero e proprio, ma certo come un uomo che all'umanesimo sta molto vicino ed è aperto, sommamente interessato, e che tuttavia non riesce neanche spiritualmente nello stile ad assimilarlo in pieno, anzi lo segue un po' con un passo pesante e involuto, che manifesta ancora la compresenza in lui di un elemento gotico e nominalistico di vecchio stampo che indubbiamente egli ha continuamente portato con sé. E veramente, se posso aggiungere di mio, lo rivedo proiettarsi questo spirito nella sua opera pastorale e edilizia nella città di Trento, dove con un amore direi quasi da neofita importa volentieri certe forme rinascimentali o insomma pre-rinascimentali, ma contemporaneamente si muove in modo decisivo ancora nell'ambiente del gotico. Ho trovato particolarmente interessante anche l'indicazione del come quest'uomo si è, a differenza di tanti pastori dell'epoca, sempre più decisamente venuto a dedicare all'ambiente, alla cura pastorale della propria diocesi, nella quale però ha saputo portare tutto quel complesso di cognizioni e di conoscenze che gli provenivano da un retroterra così ricco. Ed è così che noi lo troviamo anche nell'ambiente locale, veramente come un elemento di collegamento con le principali correnti spirituali dell'epoca, studioso e ricercatore e storico interessatissimo, come in particolare adesso i codici stessi ci dimostreranno direttamente. Se posso aggiungere una piccola osservazione, in questo contesto credo il Hindenburg merita anche un approfondimento ulteriore, soprattutto da parte degli studiosi locali, proprio come studioso dell'antichità cristiana, studioso, ricercatore, appassionato delle memorie antiche della sua sede vescovile. Intendo riferirmi alle storie di San Vigilio, dei martiri annauniesi, del loro culto e così via. È sua la riscoperta, così veramente bisogna chiamarla, anche salvo vedere anche la verità o non verità di questa riscoperta, del santuario di San Zeno, 1472, la localizzazione anche monumentale in quel luogo dell'episodio del martirio dei tre martiri di Annaunia del 397, e direi così un rilancio di culti e di interessi che non erano certo quelli della devozione popolare in quel tempo, orientata piuttosto verso altri modelli di santi che non verso questo tipo di ricerca archeologica dei santi dell'antichità. Il caso del... cioè, accanto a questo va posto la sua solerte ricerca circa i nomi, le date, le notizie relative ai vescovi di Trento. L'elenco dei vescovi di Trento è stato da lui ristudiato e rimpolpato di notizie quanto era possibile per uno studioso d'allora, e per molti vescovi non sorpassato neanche adesso, perché le notizie esistenti le ha sostanzialmente raccolte. Ecco, questa personalità poliedrica e per molti versi contraddittoria, certo anche nel caso così problematico di Simone da Trento, una volta di più viene a galla, lo abbiamo visto dai dati che abbiamo avuto in mano, da un lato il suo facile investirsi di una posizione dove assolutamente non vuol più perdere la faccia e che sostiene fino in fondo contro chiunque, anche contro il Papa stesso se c'è bisogno, nel sostenere la sua versione della colpevolezza degli ebrei, e dall'altro nell'utilizzare su larga scala tutte le risorse che l'umanesimo può mettere a disposizione, anche per questo caso, però, che per lui viene sentito effettivamente come un caso non soltanto di politica, ma anche di religione della sua chiesa locale. È dei vescovi del 400, certo, uno di quelli che per noi esigono la massima attenzione, prende un posto del tutto singolare. La ringrazio per il contributo che anche agli studiosi locali, in particolare, questa relazione porta, in quanto allo studioso locale è spesso quanto mai difficile dare la giusta valutazione di quelle notizie, di quelle situazioni che fanno parte del quadro generale e che, stando in una prospettiva limitata, difficilmente si possono misurare con tale equilibrio, con tale sicurezza, come la relazione di questa sera invece ci ha presentato. Grazie.